Meine Damen und Herren, die Hörspieltermine am Dienstag sind im Monat Januar dem Hörspielautor Samuel Beckett gewidmet. Seine 5 Originalhörspiele, Alle, die da fallen, 1957, Aschenglut, 1959, Worte und Musik, 1963 und Cascando, 1963, Porchat Radiophonique, 1978 und eine von Beckett autorisierte Funkfassung von Gesellschaft, 1990, stehen in dieser Reihenfolge auf dem Hörspielprogrammplatz auf Radio Bremen 1 Hansawelle und Radio Bremen 2 kulturell. Diese Stücke werden begleitet von Essays des polnischen Literaturwissenschaftlers Marek Kaczyński, einem intimen Kenner des Beckettschen Werkes und Freund des 1989 verstorbenen Autors. Hören Sie heute Alle, die da fallen. Beckett war 50 Jahre alt, als er 1956 sein erstes Hörspiel schrieb. 3 Jahre nach der historischen Uraufführung von Warten auf Godot am kleinen Pariser Théâtre de Babylone, die ihn über Nacht weltbekannt gemacht hatte, und 1 Jahr nach der Londoner Bühnenpremiere von Godot. Im Juni 1956 wurde Beckett, der eben an Endspiel arbeitete, von John Morris, dem Leiter des dritten Programms, eingeladen, dieses noch nicht beendete Stück im Radio vorzustellen oder ein anderes Werk für die BBC zu schreiben. Darauf antwortete Beckett, der höchstens auf Anregung, aber nie im Auftrag schreiben konnte, immerhin so positiv, dass die Pariser Repräsentantin der BBC festhielt, er sei im Prinzip nicht abgeneigt, ein Hörspiel für das dritte zu schreiben. Einen Monat später, als es zwischen Beckett und Morris zu einem Gespräch in Paris gekommen war, hatte der Autor schon mit der Arbeit an seinem ersten Originalhörspiel begonnen. In einem Brief an den Leiter der Hörspielabteilung, Val Gilgert, berichtete Morris: Ich bekam den Eindruck, dass er eine sehr vernünftige Vorstellung von den Problemen beim Schreiben fürs Radio hat. 2 Monate später, Ende September 1956, traf der fertige Text bei der BBC ein. All that fall. Alle, die da fallen. Gilgerts Stellvertreter, Donald McWhinney, in der BBC seit 1947, ein engagierter Radioregisseur, besprach mit Beckett in Paris die gesamte akustische Konzeption. Vor allem bestand der Autor auf einer sorgfältigen Beachtung der Pausen. Zum Hauptproblem wurde der Charakter der Geräusche. Regisseur schienen realistische Aufnahmen der ländlichen Geräusche aufgrund ihrer atmosphärischen Breite nicht geeignet, um in diesem Stück das richtige Timing und Gleichgewicht zu halten. Er schlug vor, vom Standardrealismus wegzukommen und Geräusche durch Stimmen simulieren zu lassen. Beckett wehrte sich dagegen. Ihm war die illustrative Wirkung kein Hindernis. Er schrak vor den Klischees nicht zurück. Im Gegenteil, das Stück ist voller Geräusche, die schon damals im Hörfunk als nicht allzu originell galten. Wind, Fahrzeuge, Schritte, Türen schlagen, Hühner gackern und so weiter. Man fand schließlich eine Kompromisslösung. Die Geräuschaufnahmen wurden elektronisch bearbeitet und wieder zusammengesetzt, sodass Verfremdungseffekte entstanden. Diese Experimente bei der Produktion von Alle, die da fallen, haben zur Gründung des Radiophonic Workshop der BBC beigetragen. Schon am 13. Januar 1957 kam es zur Ursendung der Produktion, die bei den britischen Hörern lebhafte Diskussionen auslöste und die Zustimmung der wichtigsten Kritiker fand. All That Fall wurde oft wiederholt, 3-mal allein 1957. Allerdings wurde Alle, die da fallen, nie im populären Programm, dem Home Program, gesendet. Umso interessanter ist es, dass dies in Deutschland geschah. Die deutsche Produktion, die Sie anschließend hören werden, wurde erstmals am Palmsonntag 1957, also knapp 4 Monate nach der BBC-Premiere, ausgestrahlt. Im meistgehörten Mittelwellenprogramm des Norddeutschen Rundfunks. Und zwar abends zur Hauptsendezeit. Später verglich man die zwiespältigen Publikumsreaktionen auf die Ursendung mit denen, die auf Günter Eichs Hörspielklassiker Träume aus dem Jahre 1951 erfolgten. Vor der Sendung verwies Heinz Schmitzke diejenigen Zuhörer, die keine Lust oder Geduld hätten, sich am Palmsonntag mit einem so schwierigen Werk auseinanderzusetzen, auf die beiden anderen Programme, die Ihnen gleichzeitig zur Verfügung stünden, mit Unterhaltungsmusik und einem klassischen Orchesterkonzert. Der Text von All That Fall entstand sehr schnell. In einem Brief an Nancy Cunard am 5. Juli 1956 schrieb Beckett: Über Verfahren des Hörspiels habe ich nie nachgedacht. Aber vor ein paar Tagen kam mir tief in der Nacht eine schöne, grauenhafte Idee, voll von Karrenrädern, schleppenden Schritten, Klappern und Keuchen, die mich weiterbringen kann. Oder auch nicht. Sie brachte Beckett weiter. Und so entstand ein Stück voll von Sprache und Karrenrädern, schleppenden Schritten, Klappern und Keuchen, das ursprünglich Lovely Day for the Races hieß. Die Geräusche sind alltäglich, vertraut, wie die dialektal gefärbte Sprache, unverkennbar irisch und schon 1956 etwas altmodisch. Alle, die da fallen, ist zwar nicht Beckets erstes Werk in englischer Sprache nach dem Krieg, wie man oft behauptet, dies war vielmehr sein Prosafragment aus einem aufgegebenen Werk. Aber das Hörspiel ist ein erster zu Ende geführter Versuch, wieder in seiner Heimatsprache zu schreiben. Mit der Rückkehr zur Sprache der Kindheit kehrt Beckett auch in die Zeit und den Raum der Kindheit zurück. Alle, die da fallen, ist eine aus Stimmen, Geräuschen und Pausen bestehende Äußerung Beckets zum Thema menschliches Schicksal. So entsteht ein Alltagsuniversum, das von Zerfall, Leiden und Tod gezeichnet ist und durch das immer wieder ein sardonisches Gelächter hindurchtönt. Menschen, Tiere, Maschinen, alles, was sich noch bewegt, wird immer langsamer und ist dem Zerfall unterworfen. Wenn das Sujet auf etwas Grundsätzliches hinweist, dann ist es die universelle Dimension des Zerfalls und des Sterbens. Selbst die Sprache bleibt nicht davon verschont. Es gibt kaum einen Satz, der nicht von der Unerlässlichkeit des Sterbens spreche. Jedes Klischee wird ausgeschöpft. Wie etwa, wenn Mr. Slocum fragt, haben wir denselben Weg? Und Mrs. Rooney antwortet, wir haben alle denselben Weg. Auch Zitate weisen darauf hin. Zitate aus Beckets früheren Werken und aus Texten der ihm bekannten literarischen und philosophischen Tradition. Vor allem von Dante und aus der Bibel. Wie jener Vers aus dem Psalm 145, über den die Roonies in wildes Lachen ausbrechen, in der Urproduktion 13 Sekunden lang, und der schließlich zum Titel wurde. Der Herr erhält alle, die da fallen, und richtet auf alle, die niedergeschlagen sind. Wir fallen alle, und wir alle haben denselben Weg. All right.

Sie hörten Alle, die da fallen, ein Hörspiel von Samuel Beckett. Unter der Regie von Fritz Schröder-Jahn spielten Tilla Durieux, Eduard Marx, Werner Schumacher, Siegfried Lowitz, Charles Brauer, Erich Weyer, Gerda Schöneich, Nikolaus von Festenberg und Anna Blask. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1957.